Meine Herberge ist die alte Zündholzfabrik. Ich musste aber erst Jugend werden, mit einem Ganzjahresbeitrag. Ich bin jetzt Ü27, das gilt hier bis über die Seniorengrenze hinaus. Das ist der rechte Weg für unsere vergreisende Gesellschaft. Die Alten halten eine ehrenwerte Institution am Leben und kriegen dafür die ewige Jugend mit dem Herbergsausweis schriftlich. Und wo sind derweil die jungen Jungen? Keine Ahnung. Nicht in Lauenburg jedenfalls. Es regnet. Ich habe ein Zimmer mit Elbblick. Aber es ist schon dunkel.